Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. »24. Juli, die Wahl der Farben. So, also dann bis in 4 Wochen. Ja, denk dran, dass du anrufst, Ulla. Also, bis in 4 Wochen. Ulla, komm, ich fahr dich nach Hause. Ist das kein Umweg für dich? Ach was? Ist kaputt. Ich weiß. Dass du immer noch dieses alte Cabriolet fährst. Ulla Meerbeck, das Ding ist eine absolute Rarität. Aha. Neulich hat mir jemand 20.000 dafür geboten. So. Und warum fährst du bei dem schönen Wetter mit geschlossenem Verdeck? Sobald ich Geld habe, wird das repariert. Alles nur Kleinigkeiten. So. Tatsache. Na, wie fandest du unser Treffen? Naja. Wir sollten das sein lassen. War eine schöne Zeit auf der Uni, aber jetzt ist das doch alles ganz anders. Wie meinst du das? Dass man sich jeden Monat mit den alten Kommilitonen trifft, um sich gegenseitig was vorzulügen. Ich finde das ganz schön. Ich meine, dass wir uns nicht gleich nach dem Studium aus den Augen verlieren. Und dagegen ist auch nichts zu sagen, nur dieses Gerede, das macht mich jedes Mal rasend. Was für tolle Bewerbungen jeder laufen hat und welche Chancen. Mein Gott, Klaus. Es will halt jeder zeigen, dass er noch im Rennen ist. Ist aber keiner. Nach 3 Monaten sind von 15 Leuten immer noch 10 ohne einen Job. Tja. Dabei hört man ständig, wie gut es der Baubranche geht und dass junge Ingenieure überall gesucht werden. Hm. Übrigens, du schuldest mir noch eine Revanche. Hm? Revanche, liebe Studienkollegin. Unsere letzte Fernpartie konnte ich leider nicht gewinnen. Also ich habe jetzt wirklich ganz andere Sachen im Kopf als Schachspielen. Ui, du kannst dann ja richtig neugierig machen. Komm, ich erzähl dir doch auch alles. Hoffmann AG. Hoffmann? Entwicklung bituminöser Deckschichten. Forschungsabteilung Dr. Braun. Du meinst? Assistentenstelle mit Möglichkeit zur Promotion. Willst du damit sagen, ehrlich? Freitag habe ich mein Vorstellungsgespräch. Wow, das glaube ich nicht. Solche Stellen gibt's doch gar nicht. Jedenfalls nicht viele. Und schon gar nicht für eine Frau. Viele Diplom-Ingenieurinnen können froh sein, wenn sie irgendwo zeichnen dürfen. Oder Kaffee kochen für die Kollegen. Und? Was zahlen die? Ich schätze mal 3.000. 3? 4.2. Anfangsgehalt. Nach 100 Bewerbungen darf man ja auch mal Glück haben. Du hast in der Kneipe extra nichts davon erzählt, oder? Wäre ja wohl geschmacklos. Ja, ja. Sicher. Und bei dir? Ach, ja. Läuft so. Hab mich bei Garbe beworben, ist aber schon ein paar Wochen her. Dann ist ja noch alles offen. Alles offen. Ich habe gehört, du spielst wieder Tennis für unseren alten Club. Die haben mich fürs Turnier aufgestellt. Schön. Mich auch. Ich spiele mit Doris von der Heidt im Damendoppel. Wie früher. Na? Doris kann von Glück reden. Ohne dich ist das Mädchen doch eine völlige Niete. Lass sie doch. Sie wollte mal wieder an alte Erfolge anknüpfen. So, Kläuschen, hier kannst du mich rauslassen. Danke fürs Mitnehmen. Unsere Partie. Also gut. Kopf oder Zahl? Kopf, natürlich. Zahl. Pech gehabt. Du kriegst wieder schwarz. Und lass mich nicht so lange warten. 1-2 Wochen höchstens. Ich schicke dir einfach eine Karte mit dem ersten Zug. Ist gut. Ciao. Tschüss. Forschungsabteilung. Assistentenstelle. Promotion. 4-2 im Monat. Hallo? Fräulein Meerbeck? Ja? Hoffmann AG, Personalabteilung. Sie hatten für Freitagmorgen einen Termin bei Herrn Direktor Schiedrich. Richtig. Wieso? Der Herr Direktor bittet um Entschuldigung. Er muss am Freitag nach Berlin. Könnten wir Ihr Einstellungsgespräch um eine Woche verschieben? Ja, natürlich. Wenn es nicht anders geht. Das wäre dann der 3. August. Schön. Ich merke Sie vor. Wiederhören. Wiederhören. August. Eröffnung. So, also. Zuerst zog sie ihren weißen Bauern von E2 nach E4. Und ich meinen auf C6. Dann spielte sie D4 und ich D5. Auf Ideen kommen die Leute. Das mit der Eröffnung scheint sie wörtlich zu nehmen. So wie sie dasteht, sieht es total offen aus. Direkt schutzlos. Das gibt's doch nicht. Sie könnte meinen Bauern schlagen. Hör dir das an. Strapsmäuse gesucht. Junger Fotograf bietet gutes Taschengeld für seriöse Aktaufnahmen. Warum zieht sie denn Springer C3? Verstehe ich nicht. Das Beste an diesem Stadtmagazin sind die Kleinanzeigen. Lies doch nicht immer diesen Schwachsinn. Erstens lese ich diese Anzeigen jedes Mal und zweitens bist du ja mit deinem Schach beschäftigt. Martina, bitte. Springer C3, was bedeutet denn das? Ja, jeder macht einen Zug. Den schreibt er dann auf eine Postkarte und schickt sie dem Gegner. Ist das nicht teuer? Hä? Spielst du gern mit ihr? Nicht lieber als mit jemand anderem. Dann spiel doch mit jemand anderem. Schatz, Ulla und ich machen das mit dem Fernschach schon seit Jahren. Sie ist eine ehemalige Kommilitonin, mehr nicht. Mit mir spielst du nie. Weil du nicht Schach spielen kannst. Hat sie das geschrieben? Was? Der Sinn ist es, den König zu isolieren. Von allen seinen Getreuen, seiner Umgebung, von allem, bis er allein steht. Hilflos allein, am Ende und fällt. Das kam vergangene Woche mit ihrem ersten Zug. Wahrscheinlich wollte sie mich damit verunsichern. Na, ihr Art scheint dich ja toll zu amüsieren. Ja. So, dann werde ich mal den Kampf eröffnen. Guck mal, schwarzer Bauer D5 schlägt weißen Bauern E4. Können wir dann endlich gehen? Wir verpassen noch den halben Film. Muss das sein? Ich wollte noch was fürs Labor erledigen. Braun will morgen mit den ersten Versuchen beginnen. Na toll, dann ist der Abend ja wohl wieder gelaufen. Schatz, für diesen Job muss ich auch abends mal was tun. Schließlich habe ich ihn erst seit ein paar Wochen. Darum geht es nicht. Fürs Schach hast du Zeit, für mich nicht. Hauptsache, du kannst dieser Ziege wieder ein Kärtchen schreiben. Ich spiele Schach mit ihr. Ansonsten ist da nichts, absolut nichts. Ach, wirklich? Schatz, nun überleg mal selbst. Glaubst du, ich hätte was mit einem Mädchen, dem ich den Job weggenommen habe? Du spielst ja auch Schach mit ihr. Ja, soll sie vielleicht misstrauisch werden? Erst bestehe ich auf der Partie und dann lasse ich nichts von mir hören, oder wie? Das geht ja wohl schlecht, oder? Hätte ich bloß nicht mitgemacht bei dieser Schweinerei. Na hör mal. Wer war denn so begeistert von meiner Idee? Wer hat denn am nächsten Morgen bei Ulla angerufen, Weil du mich weich gekocht hast. Mit deiner Horrorvision. Dass du am Ende 12 Semester umsonst studiert hast, dass es keinen Job gibt. Dass du nicht mal Geld vom Arbeitsamt kriegen würdest. Nein, doch nicht, Schatz. Und dann diese Stelle. Ja, eine Chance, die keinem Menschen zweimal im Leben geboten wird. Und deine Ausreden. Ausreden? Stimmt es etwa nicht? Ulla ist 25. Spätestens mit 30 ist sie verheiratet, kriegt Kinder. Gut, dann ist sie Frau Doktor mehr weg. Und was macht sie mit dem Titel Mutter und Kind spielen? Woher willst du das wissen? Weil es so ist. Weil es immer so ist mit den Frauen. Weil es natürlich ist. Oh, natürlich. Und die Firma? Der Job? Alles vergessen. Alles an den Nagel gehängt. Das war's dann. 3-4 Jahre Selbstbestätigung. Ja. Und ich? Ja, du. Immer nur du. Ich krieg jedenfalls keine Kinder. Ich stehe Hoffmann noch zur Verfügung, wenn Ulas Gören schon selbst studieren. Wenn du eins kannst, dann dich herausreden. Sag mal, was willst du eigentlich? Hat doch alles prima geklappt. Nach deinem Anruf brauchte ich Hoffmann nur meine Unterlagen einzureichen. Ihnen blieb kaum etwas anderes, als mich zu nehmen. Niemand aus dem Abschlusssemester hat gerade die Fächer vertieft, auf die es Hoffmann ankommt. Außer dir. Und Ulla Merbeck. Nur, dass die ihre Unterlagen zurückbekam, haben wir die Stelle anderweitig vergeben. Ja. Ich habe den Brief selbst gesehen. Tja, wenn jemand nicht zum Vorstellungsgespräch erscheint, da helfen eben die besten Zeugnisse nichts. Hast du schon mal daran gedacht, was passiert, wenn Ulla dir auf die Schliche kommt? Wie denn? Sie wird doch die Woche darauf bei Dietrich aufgetaucht sein. Ihm alles erklärt haben. Dabei wird auch dein Name gefallen sein. Bei Dietrich? Ohne Termin? Ohne Termin kommt niemand auch nur in sein Vorzimmer. Und ihre Geschichte hätte er bestenfalls für eine schlechte Ausrede gehalten. Du hast keinerlei Skrupel? Nein. Schatz, schau mal, ich habe das doch nicht nur für mich getan. Wir wollen doch heiraten. Und dass sie nun auf der Straße steht? Du hast selbst gesagt, für eine Ingenieurin wäre es im Augenblick unmöglich, eine Stelle zu finden. Ach. Die findet schon was. Zeichnen, Kaffee kochen. Ist ja nur für ein paar Jahre. August 27. Der Springer hängt. Ja, bitte. Oh, Entschuldigung. Macht nichts. Herr Direktor, Sie wollten mich sprechen? Ja, bitte nehmen Sie Platz, Herr Witte. Dietrich, Herr Dr. Braun, könnten Sie mal kurz herüberkommen? Ja, in mein Büro. Danke. Falls es um meinen Bericht geht... Nein, es geht nicht um Ihren Bericht. Ich habe da ein paar Aspekte herausgearbeitet, die uns... Ich habe Sie nicht hergebeten, um über Ihre Fähigkeiten zu diskutieren. Entschuldigung. Ja? Herr Direktor? Herr Dr. Braun, schön, dass Sie einen Moment Zeit haben. Gibt es Probleme? Gewissermaßen. Bitte, setzen Sie sich doch. Herr Witte, wie lange sind Sie jetzt bei uns? Ungefähr 4 Wochen. Mhm. Dann sind Ihnen die Gepflogenheiten unserer Branche vielleicht noch nicht bekannt. Tja, welche Gepflogenheiten? In Bezug auf Abwerbung, Weitergabe von Betriebsgeheimnissen und dergleichen. Ich verstehe nicht. Sie arbeiten in Dr. Brauns Abteilung an der Entwicklung einer elastischen Deckschicht, Polybitumex. Ja, sicher. Falls es uns gelingt, könnte dieses Produkt wegweisend für den gesamten Wirtschaftszweig werden. Stimmen Sie mir dazu? Natürlich, etwas wie Polybitumex. Worauf wollen Sie hinaus? Verstehe ich Sie richtig, Herr Direktor? Heute Morgen hat sich die Personalleitung der Firma Garbe mit mir in Verbindung gesetzt. Ja und? Wie Sie beide wissen, ein Unternehmen, das ebenfalls eine neue Deckschicht entwickelt. Bislang ohne Erfolg. Herr Witte, Sie haben doch nicht etwa... Ich weiß überhaupt nicht, wovon hier die Rede ist. Garbes Personalchef behauptet, Sie hätten sich gestern telefonisch bei ihm beworben. Wie bitte? Ich? Gleichzeitig hätten Sie ihm Einblicke in unseren bisherigen Entwicklungsstand signalisiert. Das ist nicht wahr. Wie kann er das behaupten? Er behauptet es. Und ich muss hinzufügen, dass ich keinen Grund sehe, seine Worte anzuzweifeln. Moment mal. Das kann ich nicht glauben. Da muss ein Irrtum vorliegen. Warum sollte ich das tun? Erwarten Sie darauf wirklich eine Antwort? Also ich bin wirklich wie vor den Kopf geschlagen. Ist das wahr? Natürlich nicht. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, die Stellung zu wechseln. Erst recht nicht mit solchen Methoden. Da hören Sie es, Herr Direktor. Das Ganze kann nur ein dummer Scherz sein. So sehr ich Ihre Meinung schätze, Herr Dr. Braun, der Personalchef eines angesehenen Unternehmens wird sich kaum eine derartige Geschichte aus den Fingern saugen. Sie werden doch nicht im Ernst glauben. Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Da kann ich Ihre Auffassung leider nicht teilen. Die behaupten, ich wolle denen quasi unsere Firmengeheimnisse verkaufen für irgendeine nicht Stelle. Nicht irgendeine. Die spinnen doch. Bitte, die... ja? Lassen Sie mich bei Garbe anrufen. Der Mann muss doch meine Stimme wiedererkennen. Ja, eine gute Idee. Rufen wir an. Herr Dr. Braun, ich begrüße den Ehrgeiz, mit dem Sie sich vor Ihre Mitarbeiter stellen. Aber um es zum letzten Mal in aller Deutlichkeit zu sagen, die Firma Garbe ist ein äußerst seriöses Unternehmen. Ich verstehe. Verzeihung, ich verstehe. Die werden sicher nicht aus Spaß oder Langeweile sich an uns wenden. Trotzdem rufe ich ihn an. Das werden Sie nicht. Aber... Wollen Sie die Situation noch weiter überziehen? Vielleicht denken Sie auch einmal an uns. An die Firma. Dann glauben Sie mir bitte. Ich will nicht zu Garbe. Ich wollte nie dorthin. Nein? Nein. Dann stimmt es also auch nicht, dass Sie sich bereits vor 2 Monaten dort beworben haben? Ja, natürlich. Ich. Also doch. Vor 2 Monaten. Gerade haben Sie noch das Gegenteil behauptet. Ja, aber die erste Bewerbung, die habe ich direkt nach dem Studium losgeschickt. Die erste? Ich meine, ja, die richtige, die einzige. Ich glaube, es ist besser, das Gespräch zu beenden. Herr Chi, ich sage es Ihnen frei heraus. Als wir Sie einstellten, hatte ich mir mehr von Ihnen versprochen, Herr Witte. Glauben Sie mir, es muss sich um ein Versehen handeln, Guten oder? Guten Tag. Regen Sie sich doch nicht so auf. Ich habe da nicht angerufen. Ja. Wirklich nicht. Ja, ja, es ist ja gut. Glauben Sie mir wenigstens. Naja, sicher. Nur, der Chef hat ja recht. Warum sollten die von Garbe so etwas behaupten? Ich verstehe. Herr Witte, nehmen wir an, es ist ein dummer Scherz. Aber wenn, ich sage, wenn davon etwas nachkommen sollte, dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Junge, ist das eine Hitze. Was ist, Kollege? Gehen wir ein bisschen um den Block? Wie? Oder willst du die ganze Mittagspause im Büro hocken? Irgendeiner will mich da fertig machen. Oder mir sogar den Job wegnehmen. Glaubst du wirklich? Mensch, Ralf! Einer aus unserer Firma? Nee. Um meine Stelle zu kriegen, müsste er genauen Anforderungen entsprechen. Von den Kollegen kommt da keiner in Frage. Und bei Garbe? Da kennt mich kein Mensch. Ach, das klärt sich schon. Oder der Alte vergisst es mit der Zeit. Na, was ist denn jetzt? Kommst du mit? Nee, lass mal. Ah, ein Schachcomputer? Ja. Ich benutze ihn aber nur als eine Art elektronisches Spielfeld. Tolles Gerät. Hey, da ist eine Partie drin. Ich spiele mit einer Bekannten. Verstehst du was von Schach? Ein bisschen. Wozu ist denn dieser Schalter da? Damit kannst du die letzten Züge abrufen. Siehst du, der weiße Springer C3 hat meinen Bauern auf E4 geschlagen. War zu erwarten. Daraufhin habe ich Springer F6 gezogen und sie, ihre Dame, D3. Und du deinen Bauern E5. Ja, aber nun schlägt sie E5, was meinen Springer angreift. Der kann dich auf Dauer sowieso nicht schützen. Er könnte aber zur Stelle sein, wenn es brenzlig werden sollte. Was ist daran so komisch? Der Springer hat mich gerade an Braun erinnert. Wie er versucht hat, mich vor dem Alten in Schutz zu nehmen. Spinner. Vergiss es. Na, was schlägst du vor? Deine Bekannte sieht wohl nicht, dass deine Dame und deine Läufer auf den schwarzen Diagonalen ziehen können. Die ist raffiniert. Vielleicht soll ich das denken. Gut. Gut, dann ziehe ich meine Dame A5. Schach. Na also, Mahlzeit. Mahlzeit. 30. August. Garbe. Natürlich, du weißt von nichts. Das war mir von vornherein klar. Martina, ich schwöre... Ich schwöre nur. Darauf kommt es nun auch nicht mehr an. Aber ich meine es ernst. Ich auch. Darauf kannst du Gift nehmen. Schatz, bitte. Nenn mich nicht Schatz. Ich kann es nicht mehr hören. Es hat sich ausgeschatzt. Verstehst du mich? Martina, ob du es glaubst ich oder nicht... Ich nicht. Wie soll ich es dir bloß beweisen? Oder nicht? Ja. Deine Telefonnummer auch. Ja. Aber du hast natürlich keine Ahnung, wie das alles zustande gekommen ist. Nein. Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Lass uns in Ruhe darüber reden, Martina. Was könnte denn so passen, damit du mich wieder einwickeln kannst? Nein, mein Lieber. Das hättest du dir eher überlegen sollen. Sag mal, was verlangst du? Soll ich auf Knien zu dir kriechen? Dass du mich in Ruhe lässt. Ein für alle Mal. Es reicht mir. Martina. Und wage es nicht, bei mir aufzutauchen oder anzurufen. Martina, Schatz. Das darf doch alles nicht wahr sein! Mein Gott, läuft denn plötzlich alles schief? Was mache ich denn verkehrt? Ah, auch das noch. Und komm rein. Wolltest du mir doch mal deinen Tennisclub zeigen? Heute Abend hätte ich Zeit. Die Hitze macht einen total fertig. Was zu trinken? Aber nichts von diesem Schnaps, sonst kippe ich um. Wenn es nur endlich ein Gewitter geben würde. Kummer oder sowas? Eine Verlobte. Wir haben uns gerade getrennt. Tut mir leid. Ist es endgültig? Ich fürchte ja. Danke. Oh, tut das gut. Und weswegen? Charlie selbst. Das Stadtmagazin? Seite 132 bei den Kleinanzeigen. Das rot angestrichene? Mhm. Ach du je. Na, dann verstehe ich alles. Dienstagabend, 24. Juli, Kaffee Spunk. Hallo, blondes Mädchen, du trugst ein gelbes T-Shirt, Jeans und Sandalen. Würde dich gerne wiedersehen. Melde dich bei Klaus. Telefon 298764. Du bist aber auch einer. Die Anzeige ist nicht von mir. Nicht? Da will mir jemand ein Ei ins Nest legen, genau wie am Montag. Sache mit der Bewerbung. Ich weiß nicht, Klaus. Bildest du das dir nicht bloß ein? Schön wär's, aber ich hab da ein ganz merkwürdiges Gefühl, du. Ach, bei so einer Anzeige, da kann schon mal was schieflaufen. Und woher haben die meinen Namen? Und die Telefonnummer? Was weiß ich. Hör auf deinen lieben Kollegen, leg die Füße hoch, von mir aus betrinke dich. Und dann denke nicht mehr dran. Ja, oder kam dein Schachspiel heraus? Bring dich auf andere Gedanken. Was hat deine Gegnerin denn mit dir vor? Wahrscheinlich hat sie keine Lust mehr. Wieso das? Weil ihre Karte erst heute ankam, einen Tag zu spät. Naja, ist ja auch egal. Darf ich mal sehen? So, so. Weißer Läufer D2. Sie schützt ihren König. Oh, pass auf, dass dir deine Dame nicht verloren geht. Zu spät, die ist bereits... Moment mal. Ist was? Die Dame. Ist sie außer Gefecht gesetzt? Sieht ganz so aus. Jedenfalls muss sie sich zurückziehen. Das... Ich werd verrückt. Darauf läuft also alles hinaus? Die macht ernst. Wer? Ulla! Du hast mich jetzt nicht für übergeschnappt, aber... Du erinnerst dich doch, wie sie meinen Springer angegriffen hat. Den du so nett mit Braun verglichen hast. Es war Braun. Ach, mal langsam, was soll das? Es war Braun. Sie hat meinen Springer angegriffen, der den König schützen sollte. Das entsprach genau der Situation. Braun hat sich beim Chef vor mich gestellt. Doch Klaus, nun ist aber gut. Und jetzt die Dame. Die Verbündete des Königs, mit der ich meinen Angriff aufbauen wollte. Meine Dame wird von Ulla gezwungen, sich zurückzuziehen. Kannst du mir sagen, worauf du hinaus willst? Ja, begreifst du nicht? Nicht ein Wort. Das neue Stadtmagazin mit dieser Anzeige ist heute erschienen. Daraufhin macht Martina Schluss mit mir. Auch heute. Und heute kommt Ullas Karte mit diesem Schachzug. Zufälle. Nee. Ihre Karte hätte gestern kommen müssen. Sie hat sich noch nie verspätet. Warum schickt sie sie erst heute? Also, falls du meinst, ich glaube das. Was König und Dame. König und Dame. Das sind Martina und ich. Greift Martina an, weil Martina mir dabei geholfen hat, Ulla. Ulla was? Ja. Wobei hat Martina dir geholfen? Darüber kann ich nicht reden. Aha. Es hat nichts mit dir zu tun, glaub mir. Es ändert auch nichts an der Tatsache. An welcher Tatsache? Ralf, alles, was hier auf dem Schachbrett geschieht, geschieht mir. solltest nicht so viel trinken bei dieser Hitze. Bitte. Da. Dienstagabend, 24. Juli, Kaffeespunk. Ja. Und? So, jetzt pass mal auf. Hier. In meinem Kalender. Ja, da steht's. 24. Juli, Kommilitonen treffen Kaffeespunk. Ralf, wer die Anzeige aufgegeben hat, wusste, dass ich an diesem Abend dort war, ohne Martina, damit die drauf reinfällt. Also irgendwie klingt das arg konstruiert. Und das wusste auch jemand. Ulla. Ulla Meerbeck. Warum sollte sie das tun? Dann weißt du es also selbst nicht, ja? Da ist noch etwas. Hier. Den Zettel hat sie mit ihrem ersten Zug geschickt. Der Sinn ist es, den König zu isolieren von all seinen Getreuen, seiner Umgebung. Och, nun hör aber auf. Also langsam habe ich genug davon. Glaubst du immer noch an Zufälle? Danke für den Sprudel. Wir sehen uns morgen. Hör mir doch wenigstens zu. Entweder steigerst du dich da in etwas hinein oder... Oder? Oder du wolltest wirklich zugar. Dein Wissen wäre dort gut honoriert worden. Denkst du das wirklich? Ja, nun schiebst du alles irgendeiner Bekannten in die Schuhe. Ich finde das nicht besonders witzig. Ja, glaubst du etwa... Verdammter Mist. Wenn ich mir das alles nur einbilde. Weil ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich... Nee. Solche Zufälle gibt es nicht. Ulla weiß längst, wer ihr den Job weggenommen hat. Und auch wie ich es geschafft habe. Ist doch nicht blöd. Ein Anruf in der Telefonzentrale reicht doch. Natürlich weiß ich's. Aber spricht sie mich drauf an? Macht sie mir Vorwürfe, droht sie mir? Nein. Stattdessen spielt sie Schach mit mir. Als sei nichts gewesen. Schreibt mir Kärtchen mit kleinen harmlosen Zügen, dass ich nicht lache. Wieso fällt mir das alles erst heute ein? Habe ich denn wirklich geglaubt, ich wäre aus dem Schneider? Habe ich denn geglaubt, sie würde vergessen, was ich ihr angetan habe? Sie würde mich in Ruhe auf ihrem Stuhl sitzen lassen. Auf ihrem Stuhl? So. Na gut. Du hast deinen Spaß gehabt. Jetzt versteck dich nicht länger hinter deinen Schachfiguren. Komm. Komm, sag mir, dass du mich hast. Sag mir, dass du mich fertig machen willst. Komm. Geh ran. Das kannst du nicht machen, geh ran. Na gut. Dann nicht. Ganz ruhig, alter Junge, ganz ruhig. Das würde dir so passen, mich nervös machen. Nee, Ulla Meerbeck. Noch ist die Partie nicht zu Ende, noch lange nicht. Wir werden ja sehen, wer gewinnt. Dame schlägt E5. Du nimmst mir meine Dame nicht. Gar nichts wirst du mir nehmen. Überhaupt nichts. 4. September. Rochade. Schönen Feierabend. Auch so. Herr, bitte. Gut, dass ich Sie noch erwische. Habe ich was vergessen? Nein. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Ja, natürlich, Herr Doktor. Oh, ist das Ihr Cabriolet, wirklich. Das ist ja ein wunderschönes Auto. Ja, ist auch mein ganzer Stolz. Tja, der Chef war gerade bei mir. Aha. Also, bevor Sie es morgen früh erfahren, wollte ich es Ihnen lieber selbst sagen. Schlechte Nachrichten? Aber nein. Nein, es ist nur so, dass... Also der Chef möchte, dass Sie, nur für eine gewisse Zeit natürlich, eine andere Aufgabe übernehmen. Wie bitte? Nur vorübergehend. In der Kalkulation sind zwei Leute ausgefallen und, naja, bei uns ist ja im Augenblick nicht so viel zu tun, nicht wahr? Ich soll meine Arbeit im Labor abgeben? Wer spricht denn davon? Ja, aber, ja, was soll ich denn in der Kalkulation? Ich bin Ingenieur. Wie gesagt, die brauchen dort dringend Unterstützung und, naja. Das ist wegen der Sache mit Garbe, nehme ich an. Wieso Garbe? Herr Dr. Braun, jetzt reden wir doch nicht drum herum. Ich werde strafversetzt, weil der Chef mir misstraut. Ach, dummes Zeug. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Dann lassen Sie mich im Labor weiterarbeiten. Herr Witte, es geht doch nicht darum, was ich möchte. Und meine Assistentenstelle? Niemand will Ihnen etwas wegnehmen. Hören Sie zu. Gehen Sie für eine Zeit lang in die Kalkulation. Mein Arbeitsfeld ist das Labor. Bitte. 2-3 Monate, dann sehen wir weiter. Ja, ja. Damit sich inzwischen ein anderer auf meinem Platz breit machen kann. So dürfen Sie das nicht sehen. Wenn Sie mir nur glauben würden. Als wenn ich der Konkurrenz unsere Forschungsergebnisse... Ach, was sonst? Natürlich glaube ich Ihnen. Also, wann soll ich meine Sachen packen? Der Chef meint Mitte des Monats. Ja, ja. Die Kollegen in der Kalkulation wissen wirklich nicht, wohin mit der Arbeit. Ja, ja, schon verstanden. Herr Witte, ich habe versucht, was ich konnte. Ja, ja. Nehmen Sie es nicht so tragisch. 3-4 Monate sind doch kein Beinbruch, oder? Also dann, bis morgen. Mieser, kleiner, nutzloser Springer. Hast zu lange beim Gegner gestanden. Zu weit weg vom König. Hau doch ab. Gratuliere, Fräulein Meerbeck. Du hast es geschafft. Moni! Wo bleibt mein Bier? Immer mit der Ruhe. Ruhe. Deine Rochade. Was willst du mit dieser Rochade, Ola Meerbeck? Vielmehr. Was willst du von mir? Was hast du vor? Du hast doch was vor mit mir. Ich spüre genau, dass du was vorhast. So, dein Bier, alter Schreihals. Gut, dann ziehe ich meinen Springer. Herrn Dr. Braun nach E4 und schlag damit deinen Springer. Mach 2,50. Nimmst du mir Dr. Braun, nehm ich deine Dame. Nimmst du ihn nicht, setze ich ihn auf F2 und bedrohe damit beide Türme. Hast du was mit den Ohren? Hä? 2,50 für das Bier. So. Bist wohl unter die Intellektuellen gegangen, was? Blödsinn. Hey, warte mal, Moni. Diese Bürgerinitiative, die trifft sich doch immer noch hier. Ich meine hier in eurer Kneipe, oder? Claro. Auch heute Abend? Ja, sicher. Warum? Willst du da etwa mitmachen? Gerade du? Na, Quatsch. Ich muss nur kurz mit der Meerbeck sprechen. Ulla Meerbeck? Ja, Ulla. Die kommt nicht mehr. Wie? Seit wann das denn nicht? Die versäumt doch nie ein Treffen. Denkst du? Madame hat sich das anders überlegt. Verstehen kann ich das allerdings auch nicht. Moment mal, das musst du mir erklären. Da gibt es nichts zu erklären. Gestern Nachmittag hat sie angerufen und gesagt, sie würde nicht mehr mitarbeiten. Von heute auf morgen? Sie fände es nicht mehr wichtig. Ja, genau. Auf einmal. Aber die kann das wohl, ihren politischen Standort ändern. Einfach so. Mist. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie ich sie erreichen kann. Schon mal mit Telefonieren versucht? Sie nimmt einfach nicht ab. Und öffnen tut sie auch nicht. 3-mal bin ich schon bei ihr gewesen. Vielleicht ist sie verreist. Und wieso kriege ich jeden zweiten Tag eine Karte von ihr? Oh Mann, ihr scheint euch ja zu lieben. Quatsch, wir spielen bloß Schach. Rochade. Wie war ja, das? Ja, das ist es. Die Rochade. Muss ich jetzt lachen oder was? Rochade, kennst du doch, vom Schach. Ach, das meinst du. Wo die Figuren vertauscht werden. Genau. Ein Doppelzug, bei dem der König seinen Platz wechselt. Oder wie man auch sagen könnte, seinen Standort. Ist ja irre. Damit entzieht er sich gleichzeitig dem Angriff seines Gegners, kapierst du? Claro, voll und ganz. Moni, du hast es selbst gesagt. Ulla hat ihren Standort geändert. Sprich, sie kommt nicht mehr zum Treffen der Bürgerinitiative. Und deswegen regst du dich so auf? Damit entzieht sie sich mir. Ich dachte, ich könnte sie hier treffen. Ist aber nicht. Verstehst du jetzt? Bei dem Wetter sollte man nicht auf leeren Magen trinken. Siehst du das denn nicht? Du hast sie ja nicht alle. Regst dich auf wegen einem Schachspiel. Das ist kein Spiel, verdammt. Das ist keins. Die will mich fertig machen. Sechster September. Damenopfer. Den Oberkörper nach vorn. Mensch, Klaus, hampel nicht so rum. Nein, nein, nein, stopp mal. Sven, löst du Klaus ab. Was ist denn los mit dir? Du spielst total unkonzentriert. So wird das nichts. Bin ich in Form heute? Ja, das habe ich gemerkt. Komm mal mit ins Büro. Setz dich. Sag mal, ist Ulla hier gewesen? Ich meine, in der letzten Zeit. Ulla? Wie kommst du denn gerade auf die? Weil ich muss dringend mit dir reden. Da bist du nicht der Einzige. Wieso? Ach, vergiss, es war nur so ein Spruch. Hör mal, wenn du irgendwas von ihr weißt... Ich muss sie wirklich dringend sprechen. Ich weiß nur eins, dass sie unser Turnier sausen lässt. Sie ist doch nicht zurückgetreten. Na und ob? Doris von der Heide hat es mir gerade gesagt. Ulla will nun doch nicht mit ihr zusammenspielen. Was bedeutet das nun wieder? Das wüsste ich auch gern. Jetzt steht Doris allein da. Ich verstehe Ulla nicht. Wie kann sie das Mädchen so einfach fallen lassen? Welcher Zug ist das? Welcher Zug? Wie? Nichts. Ist doch kein sportliches Verhalten. Apropos, mein Gott, nun setz dich doch endlich. Du machst mich ganz nervös. Also, du weißt ja, dass Blumenberg dein Gegner im Turnier sein wird, ha? Ja, sicher weiß ich das. Und? Nun ja, ihr habt Streit miteinander, stimmt's? Hat er doch mit jedem. Ja, ja. Sag mal, was willst du eigentlich? Geht das an deine Trainerehre? Nur weil ich mit jemandem von Blau-Weiß Krach habe, oder? Natürlich nicht. Vielleicht erklärst du mir dann mal, was das soll. Ist dir bekannt, dass Blumenberg Jude ist? Dass er was ist? Ach komm, du hast mich schon verstanden. Ja, wieso? Hat das eine Bedeutung, dass er Jude ist? Es ist dir also bekannt. Ja, sicher. Und? Ist mir völlig Schnuppe, was er ist. Wirklich? Hör mal, ich bin nicht besonders gut drauf in der letzten Zeit, ja? Und ich verstehe auch nicht jeden Gag. Da ist etwas ziemlich Ekelhaftes passiert. Was ist denn das? Eine Fotokopie. Diesen Brief hat Blumenberg gestern erhalten. Anonym. Ist es wieder so weit, dass ein Judenschwein gegen einen Deutschen antreten darf? Verstehe ich nicht. Naja, deswegen wollte ich mit dir sprechen. Mit mir? Warum? Ihr glaubt doch wohl nicht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Natürlich glaubt niemand, du hättest was damit zu tun. Ach nein. Von uns glaubt das jedenfalls keiner. Ehrenwort. Schon klar. Blumenberg glaubt es und sein Verein. Das musst du verstehen, Klaus. Also, wenn es nach uns ginge. Aber Blumenbergs Verein besteht darauf. Dass ich nicht am Turnier teilnehme? Sie meinen, es kommt niemand anderer in Frage? Außer mir, ja? Mensch, Klaus, tut mir wirklich leid. Ja, sicher. Das gibt eine Menge Gerede, versteh mich richtig. Na, für dich ist es doch auch besser, wenn du... Der Sinn ist es, den König zu isolieren. Lass erst mal Gras über die Sache wachsen. Das ist ja nicht das letzte Turnier. Von allen seinen Getreuen. Umgeben. Alle. In der nächsten Saison kräht kein Hahn mehr danach, wenn sich die Wogen erstmal geblättet haben. Bis er allein steht, hilflos allein, und endet. Jetzt ist Schluss. Ich habe die Schnauze voll. Ulla? Ulla, komm, mach auf. Ulla, lass uns drüber reden. Ulla, bitte. Gut, ich hab Mist gebaut. Aber das biege ich wieder hin, ehrlich. Ulla! Ich weiß auch nicht, warum ich das getan habe. Ulla, nun mach doch auf! Verdammt, du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken! Was willst du denn noch? Willst du mich fertig machen, oder was? Hören Sie auf, hier herumzubrüllen! Ich krieg dich ja noch mehr weg! Verlass dich drauf, früher oder später! Wenn Sie nicht sofort verschwinden, rufe ich die Polizei! Und verschicke. Ich finde dich! Und dann ist Schluss mit diesem Spielchen! Endgültig! Lauter Werbung. Hey. Wo steckst du? Reisenamen, G3, nach D8. Wenn du Briefe schreiben kannst, dann musst du doch auch irgendwas sein. Also gemeint. Ulla hat sie umfallen lassen, weil Doris war ihr Damenopfer. Ich hätte es wissen müssen. Und ich stehe im Schach. Oh, verdammt. Da komme ich nicht mehr raus. Siebter September. Matt in zwei Zügen. Ja, tut mir leid. Aber ich fühle mich nicht wohl. Gerade heute. Ich weiß, die Versuche. Eben. Ehrlich gesagt, das passt mir ganz und gar nicht. Ist es denn so schlimm? Ich bin krank. Naja, Sie werden ja wissen, was Sie tun. Montag bin ich wieder da. Ich verlasse mich darauf. Dass Sie die Abteilung wechseln, heißt nicht Ihre Pflichten hören. Du kannst mich mal. Von allen seinen Getreuen, seiner Umgebung, von allem, von Martina, der Firma, von Ralf, vom Verein, bis auf die Karre. Ein altersschwaches Cabrio. Ansonsten alles weg. Alles. Du Biest. Du musst da sein. Irgendwo musst du sein. Nein, Bauer. Gib auf. Dame schlägt, schlägt. Da kommst du nie wieder heraus. Warum machst du das? Sinn ist es, den König zu isolieren. Nein. Von allen seinen Getreuen. Nein. Seiner Umgebung. Hör auf damit. Bis er allein steht. Hilflos allein. am Ende. Das ist nicht wahr. Und fällt. Nein! Nicht! Nicht! Ja. Bitte? Hallo, Klaus. Ulla. Ist was? Du hörst dich so merkwürdig an. Das gibt's doch nicht. Wo steckst du denn? Sag mal, hast du irgendwas? Ich... Nein. Es ist alles in Ordnung. Es war nur... Ich muss eingeschlafen sein. Mein Gott, es ist ja schon dunkel draußen. Deswegen ich anrufe. Ich gebe am Samstag eine Party. Hast du Lust? Eine... Eine Party? Du willst mich zu einer Party einladen? Ja, Glück im Unglück nennt man das wohl. Ich bin bei Crossart untergekommen. Kennst du doch, die Hochbaufirma. Oh, gratuliere. Ja, keine tolle Stelle, aber es reicht erstmal für den Übergang. Sicher. Da dachte ich gebe eine Party. Mhm. Die anderen von der Uni kommen auch alle. Du, Ulla, ich muss dich sprechen. Mich? Es ist wegen des Spiels. Wegen unseres Schachspiels? Sag nicht, du verzweifelst. Ulla, es ist mir ernst. Ich will aufhören, bitte. Warum? Ist doch egal, ich will aufhören. Ulla! Wir spielen bis zum Matt. Okay. Okay, dann aber gleich. Jetzt? Am Telefon? Jetzt. Wie du willst. Moment. Schwarzer König schlägt D8. Läufer G5. Doppelschach. König C7. Schön. Und weiter? Es nützt nichts mehr. Dein König wird fallen. Ich brauche nur meinen Läufer von G5 nach D8 zu ziehen. Und... Nein! Was ist? Nicht weiterspielen. Bitte nicht weiterspielen. Nein? Lass uns unterbrechen. Ich muss mit dir reden. So schnell wie möglich. Also, wenn es so dringend ist, bis 21 Uhr bin ich auf der Baustelle Hermannplatz. Muss noch die Abrechnungen machen. Wenn du willst, kannst du mich abholen. Hermannplatz, okay. Kannst es nicht verfehlen. Ist so ein Büroneubau. Ich bin pünktlich. Wir müssen das mit dem Spiel sein lassen. Verstehe ich nicht. Es ist ein Spiel. Nur ein Spiel. Nein. Das ist kein Spiel mehr. Schon lange nicht mehr. Du weißt es ganz genau. Alles hast du mir genommen. Alles. Klaus. Ja, alles. Bis auf... Um Gottes Willen. Oh nein! Ich hab das Verdeck nicht aufgeklappt. Ich weiß genau, dass ich es nicht aufgeklappt habe. Ich bin doch nicht verrückt. Du hast es getan. Du, wie du alles getan hast, wie du mir alles kaputt gemacht hast. Du ekelhaftes Biest. Ich bring dich um. 7. September. Der König fällt. Der Rest ist für Sie. So, Mehrbeck. Das Spiel ist aus. Wir brechen es ab, und zwar auf meine Art. Warum ist denn hier kein Licht? Oder? Ulla! Wo bist du? Ulla! Ich bin's, Klaus. Machen, was? Gehört das zu deinem Spiel? Hast du noch nicht genug? Schach! Ich finde das nicht komisch. Du spielst im Schach! Hör auf mit dem Blödsinn! Der König wird fallen! Das kannst du nicht machen! Wir haben unterbrochen! Weißer Neun! Hör auf! Du sollst aufhören! Von G5 nach G8! Nein! Das kannst du nicht! Schach macht! Ja, das verstehe ich auch nicht. Naja, wahrscheinlich war das ein Versehen unserer Personalabteilung. Ne? Ja. Wissen Sie, da passieren mitunter die merkwürdigsten Dinge, nicht? Also, erst vor kurzem da... Ab wann? Ach, Dr. Braun ist zufällig bei mir. Er fragt, ob es zum 1. Oktober geht. Ach ja? Auch sofort. Ja, wunderbar. Sagen Sie zu. Ja, sofort. Ja. Ja, traurig, diese Geschichte. Wir wissen auch nicht, wie Herrn Witte das passieren konnte. Nein. Na, wunderbar. Sagen wir am Freitag, 14 Uhr. Gut. Und Ihre Unterlagen bringen Sie noch mal mit, ja? Nein, keine Angst. Diesmal kommt nichts dazwischen. Nein. Ja, ich freue mich auch. Wiedersehen, Fräulein Mehrbeck. So. Ihre neue Assistentin kommt am Freitag. Und? Welchen Eindruck macht sie? So am Telefon. Nett. Eine sehr nette junge Frau. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.